Kapitel 10. Wer soll prophezeien? Diese Frage hat viel Streit in der Gemeinde verursacht. Mein Verständnis aus Gottes Wort ist, dass jeder Christ prophezeien kann und soll. Genauso, wie jeder Christ durch die anderen Gaben gemäß Epheser 4, Apostel, Evangelist, Pastor und Lehrer, zugerüstet werden sollte, so sollte jeder Gläubige auch durch den Propheten trainiert werden. Jedes Gemeindemitglied sollte im Dienst stehen. Paulus sagte zu den Christen in Korinth, dass alle prophezeien können. Ihr könnt doch alle der Reihe nach in Gottes Auftrag reden, damit alle lernen und alle ermutigt werden. 1. Korinther 14, 31. Alle bedeutet jedermann. Die ursprüngliche Bedeutung von kann ist fähig sein zu. Jeder Christ hat die Fähigkeit zu prophezeien, aber nur sehr wenige tun es. Ich glaube, der Grund ist ein Mangel an Lehre und Verständnis dieser Gabe und weil zu wenige Propheten ihre Aufgabe in der Gemeinde wahrnehmen. Du musst kein Prophet sein, um zu prophezeien. Das ist nicht der Punkt. Wie jedes Gemeindemitglied trainiert werden sollte, die Verlorenen zu gewinnen, sie zu lehren, die apostolische Bestimmung der Gemeinde zu verstehen, so sollte von jedem Mitglied erwartet werden zu lernen, sich in der prophetischen Gabe gebrauchen zu lassen. Wie es mit allen Gaben ist, so werden manche mehr zu bestimmten Diensten hingezogen werden, aber niemand ist ausgenommen davon, die Verlorenen zu gewinnen und niemand sollte vom Prophezeien ausgenommen sein. Ich glaube, die Bedeutung dieser Schriftstelle ist, dass Gott jedem Gläubigen die Fähigkeit gegeben hat, zu unterschiedlichen Zeiten zu prophezeien, wann immer der Heilige Geist die Gabe freisetzt. Der Heilige Geist wird diese Gabe als Antwort auf unseren ernsthaften Wunsch zu prophezeien freisetzen. Gott sagt, dass wir ernsthaft wünschen sollen, zu prophezeien. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens, und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. 1. Korinther 14, 39. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden, und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. 1. Korinther 14, 1. Gott würde uns niemals sagen, er wünsche uns etwas, was er uns nicht geben will. Wenn Gott sagt, dass jeder prophezeien kann und er möchte, dass wir uns ernsthaft danach ausstrecken, dann ist das Prophezeien für jeden von uns, nicht nur für einige spezielle Menschen. Gott hat das nicht zu einer ganz besonderen Gruppe von Menschen gesagt, sondern zu jedem in der Gemeinde. Darum, jeder, der den Anleitungen der Bibel folgt, wird oft dazu benutzt, zu prophezeien. Ich habe das sowohl in allen Gemeinden gesehen, die ich gegründet habe und deren Pastor ich war, wie auch in vielen anderen Gemeinden, in denen ich gedient habe. Unsere Leute haben regelmäßig prophezeit, da gab es einen ständigen Fluss dieser Gabe in allen unseren Meetings und den Kleingruppen. Es war ganz normal für uns, weil ich die Menschen so trainiert hatte. Wir müssen verstehen, dass wenn die Bibel etwas lehrt und wir erfahren das nicht in unserem eigenen Leben, dürfen wir nicht Gott dafür die Schuld geben oder unsere Theologie auf unsere Erfahrungen gründen, wir müssen dagegen unser Leben verändern, sodass sie der Lehre und der Wahrheit der Bibel entsprechen. Paulus fährt fort zu sagen, dass er wünscht, dass alle Gemeindemitglieder prophezeien. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. 1. Korinther 14, 5. Warum sollte Paulus sagen, er wünsche, dass alle Christen prophezeien, wenn das nicht für alle möglich wäre? Gott gibt uns die Verantwortung dafür, in der Gabe der Prophetie verwendet zu werden, wenn wir auch nicht entscheiden können, wann und was wir prophezeien, das ist Gottes Wahl. Aber er hat die Verantwortung für das Gebrauchtwerden in der Gabe der Prophetie klar auf seine Kinder gelegt. Verlange nur ernsthaft danach, so wie er es in seinem Wort sagt, nur indem wir zielgerichtet, mit Leidenschaft und durch Gebet und Fasten Gott bitten, in dieser Gabe gebraucht zu werden, werden wir befähigt, uns regelmäßig darin zu bewegen. Gott hat uns die Verantwortung gegeben, uns danach auszustrecken und es ernsthaft zu verlangen. Gerade so wie es in der Gemeinde ist, wo die meisten Christen in ihren Stühlen sitzen und alle Arbeit den Pastoren überlassen, anstatt dass die Pastoren die Gemeindemitglieder zurüsten und befähigen, so ist es auch im prophetischen Dienst. Zu viele Christen warten, dass der Himmel sich über ihnen bewegt, um zu prophezeien, aber der Himmel wartet auf uns, diese Gabe zu ergreifen, sodass wir prophezeien können. Der Himmel wartet und sehnt sich nach Christen, welche dem Wort Gottes Glauben schenken und ernsthaft wünschen, in dieser Gabe gebraucht zu werden, die von allen Gaben des Himmels Gebrauch machen, motiviert durch die Liebe zur Gemeinde und den Wunsch, den Leib Christi zu erbauen. Dann wird Gott diese Gabe der Prophetie großzügig für seine Kinder freisetzen und sie werden alle prophezeien, gerade so wie Paulus es gesagt hat. Mit anderen Worten, Gott setzt nicht auf souveräne Art und Weise die Gabe der Prophetie in einigen seiner Kinder frei, die er erwählt und für würdig befunden hat. Wir aktivieren den Himmel durch unseren ernsthaften, aufrichtigen und brennenden Wunsch, den Leib Christi zu erbauen. Ich muss traurigerweise auch sagen, dass ich viele Menschen mit dem starken Wunsch zu prophezeien erlebt habe, weil sie im Rampenlicht sein wollten, sie möchten wichtig sein und sich speziell fühlen. Das ist eigentlich im genauen Gegensatz zum biblischen Gebrauch der Prophetie. Wenn wir in anderen Sprachen beten, bauen wir uns selbst auf, wenn wir prophezeien, bauen wir den Leib auf. Das ist der Grund, warum wir mehr Weissagen als in Zungen reden sollen, weil wir unseren Bruder und die Gemeinde mehr als unser eigenes Leben lieben sollen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst ständig. Philipper 2, 3. Wenn jedes Gemeindemitglied das erlernen würde, hätten wir einen ständigen Fluss der prophetischen Gaben. Es wäre sogar unmöglich, das bei einem normalen Sonntagsgottesdienst freizusetzen, es wäre nicht genug Platz und Zeit dafür. Jedes Mal, bevor ich losgehe, um zu predigen, verbringe ich viel Zeit mit Gott und schreie zu ihm, mich in dieser kostbaren Gabe der Prophetie zu verwenden. Ich möchte nicht, dass Menschen durch eine Person gesegnet werden, das hätte keine bleibende Auswirkung. Ich möchte, dass Gott sie berührt, zu ihnen spricht und ihr Leben verändert. Wir alle müssen lernen, dass niemand das heilige Recht hat, vor der Gemeinde Gottes zu stehen in seinem Namen, ohne dass wir zunächst vor Gott für seine Gemeinde auf den Knien waren. Die große Verheißung. Gott verspricht, dass er seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel 3, 1.2. Achte darauf, dass geschrieben steht, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Es heißt nicht, einige speziell ausgewählte und erwählte Personen werden prophezeien, sondern dass Söhne und Töchter prophezeien werden. Genauso wie die Verheißung von der Gabe des Heiligen Geistes für jeden Gläubigen ist, so ist das Prophezeien ebenfalls für jeden Christen. In der Apostelgeschichte fiel der Heilige Geist auf alle Gläubigen, die versammelt waren, und Petrus zitierte diese Schriftstelle aus Joel und sagte, dass sie eben an jedem Tag erfüllt wurde. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Apostelgeschichte 2, 34. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Apostelgeschichte 2, 15-17. Da Petrus darauf hinwies, dass die Verheißung von Joel, die auch das Prophezeien mit einschloss, am Tag von Pfingsten erfüllt wurde, als alle Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, müssen wir glauben, dass das Prophezeien für alle Gläubigen ist. Wie auch immer, viele Christen glauben nicht an die Taufe im Heiligen Geist und die Zungenrede, weil sie eine ungenaue biblische Lehre bekommen haben, darum erleben sie das auch nicht. Gleichermaßen erfahren viele Gläubige niemals die Gabe der Prophetie als Teil ihres Christenlebens. Die Verheißung des Heiligen Geistes bezieht sich nicht nur auf die Zungenrede, sondern auch auf das Prophezeien.